13. Kapitel. Es ist so lange her, dass der Leser dieses rhapsodischen Werks von der Hebamme getrennt worden, dass es hohe Zeit wird, ihrer wieder zu erwähnen, bloß um ihn daran zu erinnern, dass noch eine solche Person in der Welt ist und mit welcher ich, nach dem besten Begriffe, den ich mir jetzt von meinem Plan machen kann, ihn endlich einmal im Ernste näher bekannt machen will. Da sich aber frische Materien hervortun und zwischen dem Leser und mir mancherlei vorfallen könnte, das eine unmittelbare Expedition erforderte, so war es billig, dafür zu sorgen, dass die gute Frau derweil nicht abhanden käme. Denn wenn sie nötig ist, können wir auf keine Weise ohne sie zurechtkommen. Ich glaube, ich habe Ihnen gesagt, dass diese ehrliche Frau in unserem ganzen Dorfe und Kirchspiele eine Person von nicht geringem Ansehen und Gewichte war, dass sich ihr Ruhm bis an die äußersten Grenzen des Umfangs desjenigen Zirkels von Einfluss erstreckte, von welcher Art jeder lebendige Mensch, ob in einem ganzen oder zerrissenen Hemde, einen um sich her hat. Welchen besagten Zirkel übrigens, so oft davon gesagt wird, dass dieser oder jener von großem Gewicht und Ansehen in der Welt ist, ich euer Wohlgeboren bitte, in deren Einbildung zu erweitern oder zusammenzuziehen, nach dem zusammengesetzten Verhältnis von dem Amte, der Profession, der Gelehrsamkeit, den Geschicklichkeiten, der Höhe und der Tiefe, auf beide Art gemessen, diejenige Person, die ihnen vorgebracht wird. Im vorliegenden Falle, wofern ich mich recht erinnere, setzte ich solchen auf ungefähr 4 oder 5 Meilen, welche nicht allein das ganze Kirchspiel in sich begriffen, sondern sich sogar bis auf 2 oder 3 benachbarte Bauernhöfe im nächsten Kirchspiele erstreckten, wodurch es ganz beträchtlich war. Ich muss hinzufügen, dass sie außerdem noch auf einer Meierei und in ein paar anderen alten Klausen, die, wie ich gesagt, innerhalb 2 oder 3 englischen Meilen von dem Rauche ihres eigenen Schornsteins gelegen waren, sehr wohl gelitten war. Allein hier muss ich Ihnen ein für alle Mal berichten, dass alles dieses genauer gezeichnet und erklärt werden wird, vermöge einer Karte, die schon unter den Händen eines Kupferstichers ist und welche, nebst verschiedenen anderen, zur Aufklärung dieses Werks erforderlichen Stücken, dem 20. Bande beigefügt werden soll. Nicht um das Werk anzuschwellen, ich hasse den bloßen Gedanken an so etwas, sondern als Kommentar, Illustration und Schlüssel zu solchen Stellen, Begebenheiten und Erfindungen, welche man einer besonderen Erklärung bedürftig oder von dunklem und zweifelhaften Sinne halten möchte, nachdem die ganze Welt, ich bitte den Sinn dieses Wortes nicht außer Acht zu lassen, mein Leben und meine Meinungen von Anfang bis zu Ende gelesen haben wird, welches hier unter uns gesagt und trotz allen Herren Journalisten der gelehrten Republik und trotz allem, was ihre Hochedlen und Hochedelgeborenen sich in den Kopf setzen werden, dagegen zu schreiben und zu sagen, nach meinem festen Vorsatz der Fall sein soll. Ich bedarf wohl nicht, euer Wohlgeboren zu erinnern, dass alles dieses im Vertrauen gesagt ist.